saß in meiner Bude, dachte nix geht mehr. Hab mit Rollladen und Vorhang das Licht ausgesperrt. Trist in die Ferne des Fernsehers gestarrt. Jeder Tag war ein Tritt in den Arsch und ich blick's nicht mehr. Jede Nacht auf einer Party verbracht und ich kippte noch mehr. Ich hab gedacht, dass ich Spaß daran hab, doch dann fuck man, der Whisky war leer. Ich ertrinke in diesem Meer von Bier und Gin und ich merk, dass der richtige Weg sich nicht windet und dreht. Fuck, ich will das nicht mehr, nur keine Motivation, wieder ordentlich zu flown, alles solo monoton. Wollte ich jemals hoch hinaus, dann ist mein Vogel verstorben. Baute meinen Sorgen einen Thron, nur ein Teufelskreis, der sich jeden Morgen wiederholt. Doch als die Flut wieder stieg, holte ich mir ein Boot, meine Sneaker eingepackt und wir flogen Richtung Mond. In dieser Nacht gemerkt, dass ich was ändern muss. Dieser endlose Fluss ertränkt jede Lust. Ich kann es sehen, also nehme ich mir ne Knarre und schieß meinem Henker in die Brust. Wird kein leichter Weg, musste mir erst einmal eingestehen, dass es mir scheiße geht, geblendet vom Suff. Doch jetzt endet's in der Flucht nach vorn, denn ich kann hier nicht mehr weiterstehen und die Früchte aus der Ferne reifen sehen. Ich muss da hin, nimm die Karre, lass die Reifen drehen. Lass Rauch aufsteigen, so als würde ich mir ne Pfeife drehen. Er wird mir zeigen, wo der Wind heute steht. Wenn ich meine Flügel ausbreite und geh, sieh ich bade in feisten Seen und spür endlich wieder Blut in meinen kalten Wehen. Eigentlich ganz angenehm, ein paar haben's mir angesehen, die meisten nicht. Ein Lachen verbirgt gut, dass du alleine bist. Zog mich daraus aus meinen eigenen Haaren. Klar waren Zweifel da, doch die bleiben nicht hart. Ein Scheißtag hab ich beinahe jeden zweiten gehabt. Und heute erscheint so banal, wenn ich's einfach so sag. Doch ich hab meine Sneaker geschnürt, einfach weitergemacht. Heute steh ich mit Mike vor der Tür, schreibe rein und schlafe. Mein Traum hat mit Jason Tyler leise gesagt, dass keine Arbeit leider gar nichts bringt. Ich ergreife sein Rat, steh vorm Mikro mit Shorts und einem 3-Tage-Bart. War nicht leicht dieser Start, doch jetzt erteilen meine Zeilen grad einen kleinen blöden Arsch. Ich mein, ich reim, weil ich's kann und zieh dich warm an, denn ich bin cooler als der Schneemann Tabaluga. Und ey, ich lass schneien im Irak, guck, ich mach hier was ich will. Nimm Kindervergleiche, bring die Scheiße auf ein neues Level, dass du Clown leider nicht schaffst.